Lindlar, Laufen, Lahnstein, Lok, Löschung. Liebe Hörschaft, gebt gut acht, ich hab euch etwas mitgebracht. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 142. Lindlar läuft. Ganz Lindlar? Nein, ein dicker alter Mann schrittiert zum genannten Spektakel. Doch hört selbst. Ob das jetzt eine große Welle gibt oder nicht, oder nur ein bisschen regnet. Mütze wäre vielleicht gut. Aber was weiß ich denn schon? Krieg nasse Arme und so. Aber es war ja klar, dass das regnet. Sollte ja heute Abend regnen. Ach nee, ach nee. So, es ist Freitag, der 12. Mai 2023. Und heute ist Lindlar läuft. Eine Sportveranstaltung, an der alle möglichen Vereine und Einzelläufer und sonst was in verschiedenen Geschwindigkeiten und über verschiedene Längen hier durch die Gegend joggen. Oder laufen, oder machen, oder tun. Was weiß denn ich? Du hast die Klappern vergessen. Echt? Ja. Du hast die Klappern vergessen? Ja. Dafür regnet es jetzt. Ja. Fast. Es nieselt. Und weil Lindlar läuft, kommt uns schon der Erste mit dem E-Scooter, also so einem E-Roller, entgegen. Ja klar, werden jetzt hier Parkplätze gesucht. Man will ja nicht in den Ort fahren. Diverse Straßen sind gesperrt. 13. und 14. Mai ist auch Maifest von 11 bis 19 Uhr. Kulinarisches und Autoshow, na das wird ja was geben. Wir sind auf Höhe der Winterschule. Na, ich mitten auf die Straße, die ist doch gesperrt. Menschenströme walzen sich die Pollerhofstraße runter Richtung Ortsmitte. Und vor dem Discounter unserer Wahl ist eine große Bühne aufgebaut. Dort und nur dort ist Ziel und Start. Oder umgekehrt. Jetzt kommt hier tatsächlich immer noch ein Auto hoch. Scheint wohl irgendwo noch ein Leck zu geben, das mir Leute aus dem Ort rausfahren lässt. Ist jetzt. Ja, und da werden sie dann. Ja, dann schieben sie die auch weg. 7 Minuten, dann ist 17 Uhr und dann geht's hier ab. Manche Leute sitzen schon mit Stühlen hier am Straßenrand und harren der Läufer, die da kommen sollen. Musik auf die Ohren erwischt wird verbannt. Wieso? Disqualifiziert das nicht. Das kann Stöpsel in den Ohren haben, keine Musik mit dir rum, kein Handys mit dir tragen. Wenn du läufst? Ja, steht in der Richtlinie. Also du darfst dir nicht selber sagen, atmen, atmen, nein, atmen. Musst du dir sagen, aber darfst du mir nicht einsprechen und ich höre mir das dann an. Aha. Groß angekündigt vom Moderator. Um 17 Uhr startet der Bambini-Lauf mit vielen großen und kleinen Läufern und Läuferinnen. Es werden Kinder sein mit Erwachsenen. Und damit die richtige Kurve kriegen, ist das auch alles sehr schön abgesperrt worden. Auf dem Marktplatz hat man eine Videoleinwand aufgehängt an einem Kran. Dort befindet sich eine Bühne, genau wie vor der Kirche eine kleine Bühne ist. Auf der Strecke oder an diesen Bühnen sind Videokameras, so wie ich das gesehen habe, diese kugelförmigen Rundumkameras, wahrscheinlich fernbedienbar aufgebaut, um die Strecke zu überwachen oder um zu sehen, dass da jetzt keiner auf der Strecke ist oder vielleicht Ordner hinschicken zu können. Vielleicht geht es aber auch einfach nur darum, diesen Lauf zu dokumentieren und sich möglicherweise Videorechte dran zu sichern, wie auch immer. Ist ja auch vollkommen egal. Dann läuft ein Moderator mit Mikrofon an der Strecke entlang, in der Nähe des Ziels und des Starts, kommentiert den Start und den Zieleinlauf. Ich habe mich dann, weil es einfach zu dicht gedrängt war, von meiner Holden getrennt und mich auf den Kirchenvorplatz an der Haupttreppe gestellt. Da läuft dann der ganze Pulk der Läufer auch dran vorbei und dort werde ich auf meine Holde warten, die sich noch mit anderen Erzieherinnen treffen möchte, weil diese Erzieherinnen aus einem anderen Kindergarten mit den Kindern laufen möchten. Dann laufen die ja automatisch irgendwann an mir vorbei und meine Holde wird sich dann hier einfinden, denn sie hat sich überlegt, weil ja die Geschäfte noch aufhaben, könne man eventuell in einem Geschäft bei einer ihrer Bekannten vorbeigehen und sich dort ein Sektchen einverleiben. Das wird bestimmt nett, da gehen wir mal gucken. Mit dem lauten Runterzählen startet dann dieser Lauf und Begeisterungsstürme. Dummerweise kann ich euch die Atmosphäre so nicht wiedergeben, denn leider spielen die ganze Zeit Musik und das Ganze ist urheberrechtlich geschützt, wie das eben immer so ist. Und deswegen erzähle ich es euch jetzt. Allüberall Anfeuerungsrufe der Umherstehenden an der Lauftrasse klatschen und die Kleinen geben sich wirklich Mühe. Aber das Geile, das ist natürlich immer die Erwachsenen, die mitlaufen. Ja, weil die Kinder das nicht alleine machen wollen. Ja. Die freuen sich immer. Ja, ein Kind im Wiegeschritt. Es ist fantastisch. Genau. Die haben hier so eine Rundum-Kamera. Sind das jetzt mehr Erwachsene oder mehr Kinder? Ich weiß es nicht. Das ist der Hammer. Einige Kinder sind während des Laufs aufs Kopfsteinpflaster gefallen. Das ist im Bereich des Orts halt ein wenig uneben. Das ist die typische Lindlerer Grauwacke. Ja, und da steht halt der eine oder andere Stein schon mal ein wenig raus. Nichtsdestotrotz haben die meisten Kinder sich davon nicht beeindrucken lassen, sind aufgestanden, weitergelaufen und kamen auch im Ziel an. Bei den ganz Kleinen im zweiten Lauf war es dann eher so, dass zuweilen auch die Begleitpersonen, laut meiner Holden mögen die Kinder ohne Begleitung halt manchmal nicht laufen, dass die Begleitpersonen die Kinder auch über die Strecke oder Teile der Strecke Huckepack unterm Arm vor der Brust laufend getragen haben. Das härteste war eine Erzieherin, die ein Kind auf dem Arm und ein anderes an der Hand hatte und in dieser Form durch den Ortskern lief. Ja, Respekt. Ja. Ja, klar, weil das die Kinder motiviert. Das ist ja auch in Ordnung. Hey, guck mal, wie der abzieht. Hey! Aber Hauptsache, die Kinder kommen an und bekommen ihre Medaille, die laut Kommentator als Ehrenpreis und als Höhepunkt in den einzelnen Kinderzimmern aufgehängt und stolz gezeigt werden. Ja, super! Wofür auch Werbung gemacht wird, sind Roller einer, ich denke mal, ortsansässigen Firma, weiß ich nicht ganz genau. Das sind also diese typischen Roller im italienischen Design, nur haben sie keinen Verbrennerantrieb, sondern einen Elektroantrieb. Ich mutmaße jetzt, dass die Akkus irgendwo unter der Rückbank verbaut sind, möglicherweise. Eins dieser Rollergeräte hat eine viereckige Kiste hinten auf dem Gepäckträger. Da könnten natürlich Akkus drin sein. Andererseits würden aber auch Pizzakartons hineinpassen. Also es könnte auch ein typisches Auslieferungsmodell für Pizza sein. Das weiß ich jetzt nicht. Es ist auf jeden Fall hinten abschließbar. Und von den Dimensionen, ich denke mal ein Würfel von 40x40x40 oder 50x50x50. Genau kann ich es nicht messen im Vorbeifahren. Und fragen werde ich den Fahrer nicht, der hier stolz und hupend einmal vor dem ganzen Pulk herfährt, um die Laufstrecke freizuräumen und nachher dahinter, um den letzten einzusammeln. Also es scheint so zu sein, dass sie erst vorfahren, dann kommen die ganzen Läufer und Läuferinnen und am Schluss, wenn sie einmal durchs Ziel sind, überholen sie dann ganz schnell und fahren die ganze Strecke einfach nochmal ab, um die letzten einzusammeln. Das heißt, wenn sie wieder im Ziel sind, dann ist der Lauf auch endgültig vorbei und man weiß, da kommt keiner mehr. Nachdem der zweite Bambini-Lauf dann durch war, meine Holde war mittlerweile bei mir angekommen, haben wir den Kirchplatz verlassen und sind in das Geschäft gegangen, wo es das Sektchen geben sollte. Auf dem Weg dorthin fiel uns auf, also Freitagabend ist im Ort Katastrophe. Ganz wildes Geparke, die Parkplätze überfüllt, alle parken recht wild, ein sehr hohes Verkehrsaufkommen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass diese Veranstaltung da ist und die Leute halt einen Parkplatz brauchten und weil der Marktplatz ja, der sonst als Parkplatz dient, komplett zugestellt war mit Bühne und Kran und Leinwand und Start und Ziel und diversen anderen Ständen, wo es wahrscheinlich für die Läufer was zu essen und zu trinken gab. Ja, und dann den ganzen Schaulustigen war da natürlich an Park nicht zu denken. Man kam selbst nicht in das Parkhaus des großen Geschäftes, was wir dort haben. Insofern eine sehr fragwürdige Parksituation. Und abseits der Strecke geht alles wie jeden Freitag. Parkchaos. Parkchaos. Leute, die einkaufen gehen. Es sind mehr Fußgänger unterwegs als sonst an einem Freitag um diese Zeit. Ja, das definitiv. Ein Herr hat Pizza gekauft und erzählt seiner Begleiterin, dass er jetzt endlich wieder Zähne hat. Und schmeckt die Pizza auch wieder. Chaos auf den Parkplätzen. Freitagabend sollte man hier möglicherweise nicht einkaufen gehen. Wobei, einige dieser Autos könnten auch zu Läufern oder Schaulustigen gehören. Hey. Hallöchen. Hallöchen. Na? Ich hab mal Besuch mitgebracht. Hi, hallo. Hallo. Nichtsdestotrotz schafften wir es dann, zu der Bekannten meiner Holden ins Geschäft zu gehen und tatsächlich bekamen wir dort auch ein Sektchen, beziehungsweise die Holde bekam das Sektchen und mir wurde ein gekühltes Kölsch offeriert. Die Marke war trinkbar, also habe ich das dann genommen. Es war eigentlich ein sehr amüsantes Gespräch und ihr hättet euch mit Sicherheit auch sehr darüber amüsiert, weil das war so eine Dreierkonstellation, also die Holde, die, ich denke mal, die Inhaberin des Geschäfts, keine Ahnung, und meine Wenigkeit. Nachher kam dann noch eine vierte Person dazu, die lasse ich jetzt einfach mal außer Acht, aber es war schon recht witzig und wir hatten da eine ganze Menge Spaß, auch weil es in dem Geschäft eigentlich Klamotten gibt, aber auch so ein fruchtige alkoholische Getränke, die den Anschein von Selbstgebranntem haben, haben sie aber nicht. Also das ist ein, ich gehe einfach mal davon aus, ein importierter Likör. Das ist schon ein kommerzielles Produkt. Das hatten wir in verschiedenen Varianten vorletztes Jahr zu Silvester gehabt. Ich meine mich zu erinnern. Und davon haben wir auch noch einiges im Schrank stehen. Das eine Glas haben wir ausgetrunken und das andere ist halt noch da. Aber jetzt habe ich endlich mal gesehen, wo meine Holde das her hatte. Und das, was wir ausgetrunken hatten, das war doch sehr wohlschmeckend. Insofern haben wir uns da direkt noch ein neues Glas kassiert. Und ich habe auch noch eine ganz neue Marke gefunden. Also das eine, das war so ein Wildbeeren-Gemisch mit Alkohol. Was ich jetzt hatte, das war Geschmacksrichtung Kirsche mit Alkohol. Und das war schon sehr lecker. Ja, war recht witzig das Ganze. Und dann stand da noch so ein Thermomix rum. Und die Verkäuferin fragte meine Holde, ob sie ihr nicht mal ein Produkt kredenzen könne, was sie in diesem Gerät angefertigt hat. Es war ein, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, Erdbeer-Hugo-Gemisch und produziert hatte sie es wohl wie folgt. Man nimmt frische Erdbeeren, Zucker und ein bisschen Wasser, tut das in den Topf, dann schreddert das Gerät das. Und macht das warm. Und dann schüttet man da Rum rein, Holunderblüten und diesen Hugo. Und dann hat man es dann nachher in diesem Topf und von da füllt man es dann in Flaschen um. Oder lässt es erst abkühlen, füllt es dann in Flaschen um. Und dann kann man es halt kredenzen. Ich habe es nicht probiert, weil ich hatte ja schon genug von dieser Kirsche und nuckelte da an meinem Ströppchen Kölsch. Aber meiner Holden scheint es ja ganz gut gemundet zu haben. Ja, es ist jetzt leider doof. Ich hätte euch das Ganze schon gern vorgespielt, aber im Hintergrund lief halt die ganze Zeit Radio. Und das in einer Lautstärke, die ich nicht wegfiltern konnte. Tut mir ja leid. Dankeschön. Ein wunderschönes Wochenende. Viel Erfolg. Tschüss. So. Was? Wolltest du noch ein bisschen gucken? Oder? Nee, eigentlich muss ich nicht. Gut. Dann lassen wir, dann gehen wir jetzt in die Hand. Die Bambinis hier sehen, du hast jetzt auch genug getrunken. Ach, guck mal, eine Kobra. Das ist ja mal hübsch. Nachdem wir dann im Geschäft durch waren, haben wir uns auf den Heimweg gemacht und kamen dann noch an der Laufstrecke für die 4 Kilometer bzw. die 10 Kilometer vorbei. Ist das die erste 4 Kilometer Runde? 2 Kilometer Schullauf. Ach, wir haben auch einen 2 Kilometer Schullauf. Wow. Ja, 2 Kilometer Schuhe. Ja. Also haben wir 800 Meter, 2 Kilometer, 4 Kilometer und 10 Kilometer. Ah. Der mit der Ray-Ban, der hat sich nachgemeldet. Extra Punkte für den Sportunterricht oder so. Die haben mich eben noch angequatscht, ob ich wüsste, wo das Ding zum Nachmelden wäre. Und zufällig wusste ich das, weil ich habe zufällig ein Schild gesehen, dass da Anmeldungen waren. Kannst du auch noch helfen? Ja, obwohl ich null Plan hatte. Ich habe es einfach mal behauptet. Und wenn er jetzt mitläuft, war ich ja nicht so ganz daneben. Siehst du? Nee, man will nicht zusammenlaufen. Niemand will zusammenlaufen. Wenn du gewinnen willst, willst du nicht zusammenlaufen. Ja, das denkt sich Anna auch, aber die andere weiß, dass sie nicht gewinnt, deswegen schreit sie so. Ja. Man soll halt Sieger nicht aufhalten. Nimm die Bremser nicht. So, da oben ist ein lustig beige Textmarker rot gestrichenes Auto. Da wollen wir noch mal gucken, wer da Dienst hat. Wahrscheinlich niemand, den wir kennen, oder vielleicht doch. Ja, unten neben dem, wir hatten ja von der Fraktion. Ist aber auch der AK hier. Ja, aber von der Fraktion und von der Freiwilligen Feuerwehr war auch derjenige da, den du. Mach's doch besser! Zieht schon die Jacke aus. Hallo. Sieht der Mensch motiviert? Ja. Nicht der uns begrüßt hat. Nee, nee. Ja, genau. Ich habe mir auch gedacht, also wie schlecht gelaunt kann einer vom DRK sein? Und er so, holt mal nix. Ich habe auch nix. Ja. Könnte man glatt das Rad abholen. Fragen, ja. Fragen wir doch mal eben. Ich weiß nicht, was das kostet. Habe ich noch genug Geld? Ich habe 10 Euro und sonst keine Karte zahlen. 20. Ja, das würde reichen. 30 Euro für einen Schlauch. Steht geöffnet. Das waren Zeiten. Ja, wobei das hatte ich so nicht. Also ich hatte das, was nicht vorne diesen Dings hatte, sondern seitlich. Das hatte so einen Vierkant-Flansch. Mhm. Da konntest du aufschrauben, dann konntest du das wegklappen und dann klapptest du. Ja. Wieso? Klappt das anders? Ja, das hat hier vorne diesen Hebel. Das ziehst du, glaube ich, so auseinander. Ah, okay. Das kannst du in zwei Teile auseinandernehmen. Das hat da so eine, so eine Verzahnung. Genau. Ich hätte es auch für dich halten können. So, willst du schieben? Ja. Ja. Ah, stimmt. Da war ja was. Ich habe kein Geld. Ah. Oh. Ja. Nee, das wert mir auch nicht. Dann müsstest du ja in Urlaub fahren. Ja, aber dann würde ich ohne Räder fahren, weil du hättest ja dann eh den Führerschein weg. Ja, aber das hat ihn nicht, meint. Und ich habe leider kein Schild, was ich an den Träger machen kann. Kannst du ein Auto nehmen? Ja, weiß ich nicht. Entschuldigung, was hast du an meinem Auto aufzusetzen? Nix. Aber wenn ich schon fahre, dann würde ich auch mit meinem fahren. Wesentlich pannensicherer als der drin war. Ich habe da noch mal recherchiert zu diesem Lindlerlauf 2023. Es gibt tatsächlich ein PDF, was man auf der Seite runterladen kann. Das heißt, die wichtigsten Informationen für Freitag nochmal kurz zusammengefasst. Und da steht da einiges drin, wo das Meldezentrum war und wie die Bambini-Läufe eingeteilt sind, bla bla bla, wie der 4-Kilometer-Lauf ist. Und interessanterweise fand ich da auch folgende Passagen. Zitat: Wichtig. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten gibt es 2 mögliche Stolperstellen, die beachtet werden sollten. Aufpflasterung unmittelbar nach Start-Ziel Die Bordsteine werden farblich kenntlich gemacht. Vor Beginn des Marktplatzes in Höhe der Pfarrgasse, die dort verlegten Versorgungskabel sind mit Yellow Jackets abgedeckt und entsprechend gut sichtbar. Weiterhin wichtig: Musikgeräte und Kopfhörer verboten, Herzfrequenzmesser erlaubt. Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass entsprechend der Richtlinie des DLV das Benutzen von Musikgeräten, MP3-Playern, iPods, Handys etc. im Straßenlauf im Wettkampf verboten ist. Wer während des Laufs einen MP3-Player oder ähnliches mit Kopfhörern benutzt, muss mit der Disqualifizierung rechnen. Die Verwendung von Musikgeräten ist nach den geltenden Wettkampfbestimmungen verboten, auch wenn sie für Einzelne eine Motivationshilfe im Training sein kann. Weiterhin besteht die Problematik, dass Läufer durch die Musik von der Umwelt abgeschnitten sind und durch das Tragen von Kopfhörern äußere Einflüsse wie Warnrufe von anderen Läufern, Warnsignale der Führungsfahrräder, Einsatzfahrzeuge etc. nicht wahrnehmen können. Im Straßenlauf, im Wettkampf sollte man nicht abgelenkt, sondern zum Selbstschutz und zum Schutz für Mitläufer voll aufmerksam sein. Erlaubt sind Geräte, die die Teilnehmer während der Läufe mitführen und die zur Messung der Herzfrequenz, der Geschwindigkeit oder zum Schrittzählen geeignet sind, sofern diese nicht zur Kommunikation mit anderen Personen genutzt werden können. Zitat Ende. Ja, also das zu dem Punkt, den die Holde ganz zu Anfang auch schon dargelegt hat. Tatsächlich sind Musikgeräte verboten. Wieder was gelernt. Ja, und dann bin ich auf die Ergebnisseite gegangen. Wir schreiben heute Samstag, den 14.05., das heißt den Tag danach, und ich wollte mir die Ergebnisse anschauen. Und als ich auf den Link zu den Ergebnissen klickte, war die Seite nicht erreichbar. Die eigentliche Seite, also die Grundinternetpräsenz, auf der diese Ergebnisse veröffentlicht werden sollten, war zwar da, aber es gab wohl noch keine Ergebnisse. Nun ja, warten wir einfach mal ab. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass heute möglicherweise auch ein bisschen was anderes los ist, denn wir haben, wie ich das auch schon eingangs erwähnte, Maifest im Ort. Und das stand ja auf diesem Plakat. Und was da jetzt passiert oder nicht passiert, das werden wir mal sehen. Nur heute werde ich da möglicherweise nicht mehr hingehen, weil ich noch Rasen mähen muss. Der ist nämlich ziemlich hoch. Naja, ich dachte, heute ist das Wetter schön. Nur leider hat's dann mittags geregnet. Dumm. Stellt euch vor, ich schrittiere so durchs Haus, Podcast auf den Ohren, denk an nichts Böses und plötzlich tut es einen Schlag. Ich hab gedacht, mein Dachstuhl hebt ab. War es aber nicht. Es war nur ein Donner. Und dabei blieb's dann auch. Ein Blitz habe ich nicht gesehen, ich war ja drin. Ja, und dann fing's an zu regnen. Und richtig zu regnen. Und dann war die Wiese so dermaßen nass und der Boden so dermaßen aufgeweicht. Und weil die Wiese so hoch ist, konnte sie nicht abtrocknen. Deswegen Rasenmähen leider nicht mehr möglich. Egal. Den Tag danach dann, den Sonntag, wollten wir dann eigentlich auf diesem Maifest schrittieren. Hat aber keinen gegeben, weil ich hatte plötzlich eine andere Idee. Schließlich war es Muttertag und was vergisst der der Mutter zu gratulieren. Was aber nicht vergessen hat, ist die Holde zu einer kleinen Fahrt ins Grüne, ins Blaue einzuladen, denn U17 sollte ja in Lahnstein Halt machen und in Lahnstein befindet sich auch ein Geocache von mir, ein Virtual, und diesen Virtual hat die Holde noch nicht gefunden. Virtual sagt Geocachern was, das ist also ein virtueller Cache, ohne Dose, ohne Logbuch, man muss eine Logbedingung erfüllen. Diese Logbedingung ist in diesem Fall ein Foto von sich oder einem Gegenstand an einer bestimmten Lokation zu fotografieren und ins Netz zu stellen, unter dem entsprechenden Log. Wenn man dieses Foto einstellt, kann man den Fund online loggen. Soweit zu den Guidelines. Allerdings gibt es immer noch Leute, die sich das Listing nicht durchlesen, die dann irgendwas fotografieren oder denken, naja, ich war ja da 1852 mal so im Krieg und da habe ich zufällig noch eine Postkarte von dem Schloss und dann tue ich die eben rein. Nein, ist übertrieben, dem ist also nicht so. Aber sie fotografieren dann halt schon mal die Burg, aber nicht die Stelle, die sie fotografieren sollen. Und irgendein Foto von irgendwo aus der Burg, naja, das kann auch irgendwann entstanden sein. Das kann ich nicht nachvollziehen. Also lösche ich das Log. Sehr zum Unmut der Beteiligten, aber was soll ich machen? Wer lesen kann und das auch tut, ist klar im Vorteil und wer es eben nicht tut, der verliert. Aber es könnte ja nun sein, dass die Stelle gar nicht mehr existiert, wo man dieses Foto machen sollte. Deshalb habe ich mir vorgenommen, mit der Holden hinzufahren, ihr das Schloss bzw. die Burg zu zeigen, sie an diese Stelle zu setzen, wo das Foto gemacht werden muss. Und wenn das funktioniert, habe ich quasi eine Cache-Wartung gemacht und bewiesen, dass ein adäquates, guideline-konformes, listing-konformes Loggen an dieser Stelle möglich ist. Dann gibt es keine Ausreden mehr. Und deswegen sind wir dann vormittags nach Lahnstein aufgebrochen. Wir parkten gegen 11 in der Nähe der Martinsburg in Lahnstein auf dem Parkplatz in der Nähe eines Spielplatzes. Der war noch frei und es hieß ja, dass das U-Boot erst gegen 18 Uhr eintreffen sollte. Deswegen hatten wir noch genug Zeit, zum Schloss und dort oben in der Nähe auch eine Runde cachen zu gehen. Unser Weg führte uns durch Oberlahnstein, über die Altgasse, über die Burgstraße bis zur Ostallee. An dieser Stelle trafen wir zufällig einen älteren Herrn und während ich so auf mein Navi guckte, sagte er, wollen Sie wandern? Und wir so, ja, wir würden gerne zur Burg Lahneck raufgehen und da oben ein bisschen über den Höhenzug gucken. Ja, sagt er, hier vorne, da gibt es da so einen kleinen Pfad, der ist zwar steil und hat da ein paar Treppen, aber der ist einfach toll und dann könne man oben am Schwimmbad vorbei zur Burg gehen und da auch was essen und nachher dann über andere Treppen an einer anderen Stelle wieder runter. Ja, schön, habe ich gesagt, Dankeschön. Und wir standen dann an dieser Ostallee, an einem schmalen Durchgang zwischen den dortigen Häusern, der, ja, wenn die Holde ihre Arme ausstreckt, dann kommt sie fast schon so an die Seitenwände der Häuser. Nach den Häusern ging es noch ein bisschen an kleineren Hinterhöfen, Gartenanlagen vorbei. Dann kamen wir an einen Tunnel, also quasi eine Unterführung unter der Rheinuferstraße durch, bis auf die andere Seite und dort gelangten wir an ein paar Treppen, an deren Ende befand sich der Pfad. Nun, er war oder er ist streckenweise geteert, aber mit so einem moosigen Biofilm belegt. Teilweise ist der Teer kaputt, teilweise wurde das Ganze unterspült, ist also nur steinig. Der ist vielleicht so 30, 40 Zentimeter breit und seitlich wachsen die Wiesen fast drüber. Dann kommen Teile mit irgendwelchen Treppen, die sind auch nicht so toll zu gehen. Also es ist zwar landschaftlich eine sehr schöne Sache, aber man geht dann in einer Entfernung von 150 Metern 60 Höhenmeter rauf. Also wer Pythagoras kann, der kann sich ja ausrechnen, wie lang diese Hypotenuse ist. Aber es war schon für mich recht anstrengend, mich in so kurzer Zeit so hoch zu bewegen und dementsprechend schwer atmend kam ich oben an. Aber mir war zumindest nicht kalt. Das war ja auch schon mal was. Oben angekommen sind wir dann am Schwimmbad vorbei, zum Schloss, zu der Burg gegangen und trafen dort, ich meine so gegen 12 Uhr ungefähr ein. Die nächste Führung sollte um 13 Uhr beginnen, deswegen überredete ich meine Frau, ein wenig essen zu gehen. Da ist ja eine Gaststätte direkt in der Nähe. Und dort bestellten wir zwei große Hacksteaks, also jeder ein großes Hacksteak mit so, ja, ich denke, es waren so halbe Rosmarinkartoffeln, so kleinere, wie man die vielleicht von Drillingen kennt, mit Schale, gehälftelt, also war sehr lecker eigentlich. Das Problem war nur, dieses große Hacksteak war ähnlich wie so ein griechisches Bifteki mit Käse gefüllt. Nur in dem Bereich, wo es halt dicker war und wo es mit Käse gefüllt war, erschien mir das Hack nicht ganz durch. Das war jetzt blöd, es hat also sehr, sehr lecker geschmeckt, aber es wirkte irgendwie, als wäre es nicht ganz durch und das hat der ganzen Sache ein wenig Abbruch getan. Ich hatte aber keinen Bock, da jetzt irgendwie Welle zu machen oder so. Wir haben das Essen so 12:30 bekommen, hatten dementsprechend ja noch Zeit zu essen, aber ich habe mir die Rechnung direkt bringen lassen, damit wir unabhängig sind und ich nicht lange warten muss, wir jederzeit nach dem Essen aufstehen können, weil um 13 Uhr ja die Führung sein sollte und da wollte ich halt nicht, wenn es kurz auf knapp geht, noch ewig lange auf den Kellner warten. Deswegen erschien es mir jetzt auch nicht so passend, nochmal zu dem hinzugehen und zu sagen, ja, ist ja schön, dass es am Anfang gut geschmeckt hat, aber irgendwie ist da jetzt vielleicht der Garungszustand des Hackfleisches noch nicht so optimal. Wir haben das einfach gelassen, sind nach vorne gegangen und haben auf den Führer bzw. die Führerin gewartet. Es war dann eine Führerin. Und dann sind wir so als Pulk von ungefähr 10 Leuten inklusive zweier Kinder zu dieser Schlossführung gegangen. Die Tür öffnete sich und die Führerin kassierte erstmal den Obolus pro Person. Dann konnte man eintreten und man befand sich in einem Innenhof vor der eigentlichen Burganlage. Das heißt, es ist im Endeffekt so eine Art Vorburg und zwischen der Mauer der Vorburg und der eigentlichen Burg, das ist also so ein, ja, ich denke mal 20, 30 Meter breiter Streifen, wo es auch mal einen Burggraben gab zur eigentlichen Burg hin und wo an der Außenseite noch irgendwelche, ich mutmaße, Gesindehäuser standen. Da ist auch so eine Kanone aufgebaut und ach, ich fühlte mich doch direkt in die alten Zeiten zurückversetzt. Auch kann man dort eine Treppe in Richtung eines Wehrturms sehen und kreuzförmige Schießscharten, durch die Ketten geführt waren. Möglicherweise waren das auch Kettenführungen für eine Zugbrücke, die davor war, wobei es auch Ketten hätten sein können für ein Fallgitter, weil vor der Mauer der Vorburg fand ich keine Anzeichen, dass da auch mal irgendwann ein Graben gewesen sein könnte. An dieser Stelle hat man auch einen schönen Blick ins Rheintal und als wir den genossen hatten, ging es dann in die eigentliche Burganlage über den Bereich der ehemaligen Zugbrücke, die aber jetzt fest ist. Dort wartet das Portal mit einem angedeuteten Fallgitter, eine Holztür und dorthin geht es über eine Treppe, eine Art Brücke über den Burggraben. Man kann in der Mitte an einem Vorsprung, also man geht quasi auf das Portal zu und dort sieht man drei Türme oder ja, es sind halt Türme mit Zinnen, die angedeutet sind. Seitlich flankieren sie das Portal und in der Mitte über dem Portal ist das wie so ein Erker so ein bisschen rausgebaut und dort kann man in der Mitte noch eine sogenannte Pechnase sehen. Sollten die Feinde vor dem Fallgitter stehen, konnte man durch diese Pechnase siedendes Pech, Öl oder heißes Wasser aus Kostengründen schütten auf die Feinde, damit sie sich nicht am Tor zu schaffen machen. Alles, was ich euch jetzt erzähle, hat die Führerin gesagt, so ungefähr, und ich hoffe, dass ich das noch halbwegs vernünftig zusammenkriege. Die Burg hatte wohl eine strategische Bedeutung, weil sie an einer Stelle stand, an der drei Kurfürstentümer zusammenkamen. Das war einerseits Mainz, dann zum zweiten Niederlahnstein, was zu Trier gehörte, und Rhens, das gehörte zu Köln. 1461 gab es die Mainzer Bistumsfehde. Da gab es dann da schon Ärger. 1633 war der 30-jährige Krieg und die Schweden suchten die Burg heim und 1689 kamen dann die Truppen von Ludwig XIV. Und die zerlegten die Burg dann endgültig. Der Erzbischof resignierte, gab die Parole aus, lasst die Burgen verfallen und das taten sie dann auch. Die Lahnsteiner hingegen dachten, geil! Da oben ist ein Steinbruch, da hole ich mir die Steine für mein Haus. Und das haben sie auch getan und man sieht in Lahnstein viele Häuser, die stellenweise noch Steine aus dieser Burg beinhalten. Im 19. Jahrhundert dann begann der Beginn der Rheinromantik. Verklärt durch Schriftsteller und Musiker wollten alle Leute plötzlich an den Rhein und eine bekannte Reiseführermarke öffnete dann in Koblenz und gab auch einen passenden Reiseführer raus. 1850 kaufte ein Eisenbahndirektor mit dem interessanten Namen Edward Moriarty das Schloss bzw. die Ruine. Ob es derselbe Moriarty war, der mit Sherlock Holmes was zu tun hatte oder er von dem abstammte, ist nicht bekannt. 1852 begann der neugotische Wiederaufbau nach dem Vorbild der Stolzenfels, also der Burg Stolzenfels auf der anderen Rheinseite. Dann gab es mehrere Besitzerwechsel im Laufe der Jahrzehnte und 1907 kaufte Robert Mischke, das war ein Vizeadmiral der Kaiserlichen Marine, die Burg, das Schloss und seitdem ist sie in Familienbesitz. Das ist jetzt eine Erbengemeinschaft von angeblich 11 Leuten und ja, dort ist sie eben immer noch. Sie wurde erbaut, die Burg, auf einem 146 Meter hohen Felssporn, der dreiseitig steil abfällt und nur vom sogenannten Streitacker her erreichbar ist. Auf diese Seite hat man auch den fünfeckigen Bergfried gebaut. Fünfeckig deshalb, weil man sich davon versprach, dass wenn von dieser Seite aus Katapultkugeln oder Kanonenkugeln abgeschossen werden und die Seiten schräg sind, prallen die Kugel besser ab und machen weniger Zerstörung. Gut, das so zur Theorie und jetzt zurück zur Zugbrücke zum Eingang unter der Pechnase durch. Und einer kleinen Legende, denn 1312 sollen angeblich die letzten 12 Tempelritter Zuflucht auf Lahneck gefunden haben. An der Zugbrücke gibt es 2 Wappen, unter anderem eines der Tempelritter. Und die Tempelritter sagten, ja, wir bleiben bis zu unserem Lebensende halt auf Lahneck. Sie sollten im Kampf gegen die Truppen des Erzbischofs gestorben sein und ihre Gebeine sollen angeblich noch im Burghof begraben sein. Wir treten ein durch die Holztür in den Innenhof der Burg. Es ist ein etwas breiterer Wallgraben, das heißt ein Verteidigungsgraben, und dort sind einige Ausgrabungen aus dem Burggraben ausgestellt. Das sind zum Teil Wallbüchsen, also riesengroße Gewehre, die man selbstverständlich nicht halten kann und deswegen auf den Wall auflegen musste. Salutgeschütze und irgendwo im Innenhof liegen auch größere Katapultgeschosse, mit denen die Burg irgendwann mal beschossen worden ist und die dann tatsächlich wohl am Bergfried oder den Mauern abgeprallt und in den Graben gefallen sind. Schaut man über den Burghof, also den Innenhof, geradeaus rüber in die Mitte, findet man die Kapelle St. Ulrich. Links befindet sich ein Säulengang in Richtung des Treppenhauses, wo die Wohngebäude sind, und rechts ist der Bergfried neben der Kapelle, der früher nur via einer Leiter im ersten Stock erreichbar war. Irgendwann hat man unten eine Treppe reingebaut, aber da kann man heute auch nicht mehr hin. Und daran angebaut, weiter auf der rechten Seite, ist das sogenannte Nassauer Haus. Dort drin befinden sich Wirtschaftsräume und die Küche. Diese Küche ist nach dem Wiederaufbau der Burg nach Vorbildern eingerichtet worden. Das diente zur Historisierung, so dass man sich halt angucken konnte, wie das früher war. Original sind dort drin nur der sogenannte Spülstein und die Zisterne, die ca. 15 Meter tief ist. Dort sammelte sich das Oberflächenwasser, was vom Dach oder sonst woher gekommen ist, weil das Grundwasser war ja viel zu weit weg. Man darf nicht vergessen, wir sind hier auf einem Felssporn. In der Küche kann man sich eine offene Feuerstelle mit einem Rauchfang angucken. Dort hängt ein Kessel an einer Zahnstange und ihr alle kennt das Sprichwort, leg mal einen Zahn zu. Das kommt daher, dass man einfach an dieser Zahnstange den Kessel einen Zahn tiefer gehängt hat und dann wird das Essen im Feuer schneller warm. In einer Nische finden sich Utensilien zur Flachsbearbeitung, unter anderem eine Flachsbreche, ein Flachskamm, ein Spinnrad mit einer Haspel und einem Zählwerk. Unsere Führerin hat es ja mit Sprichwörtern und der Ausdruck, sich nicht zu verhaspeln, kommt wohl daher, sich beim Haspeln nicht zu verzählen. In der Küche hängt ein Leuchter, man hat da notdürftig eine Glühbirne reingehängt und dieser Leuchter besteht aus Geweihstangen von einem Hirsch und vorne dran ist eine Person ähnlich einer Galionsfigur. Und es sieht jetzt so aus, je nachdem, wenn man frontal auf diese Person guckt, als hätte sie ein relativ großes Arschgeweih. Vielleicht kommt das daher, das ist jetzt meine Interpretation, weil davon sagte die Führerin nichts. Aus dieser Küche geht es dann durch einen Durchbruch im Bergfried. Dieser Durchbruch ist seinerzeit wohl gemacht worden, mutmaßlich mal, als dieses Nassauer Haus angebaut wurde. Denn angeblich soll sich im Bergfried unten ja das Gefängnis, das heißt das Verlies, befunden haben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man dann früher da einen Durchgang hingebaut hat, dass man prima in dieses Verlies kann, sondern das war eigentlich nur über eine Leiter aus dem Bergfried, eben von dem ersten Stock aus zu erreichen. Aber in diesem Durchgang kann man halt sehen, wie dick die Mauern des Bergfrieds eigentlich sind und es sind schon mehrere Meter. Der Bergfried hatte früher einen hölzernen Aufsatz, der ist mittlerweile nicht mehr da. Man ist dann dort in einem Flur, hat den Blick zurück in Richtung Küche oder nach rechts auf eine Wendeltreppe, die wurde nachträglich eingebaut, die gab es also früher nicht. Und an der Seite befindet sich ein eine Skulptur auf einem Holzsockel. Das ist so ein, ja, ich denke mal, da werden Krönungszeremonien oder irgendein Schnickschnack gezeigt. Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Schnitzerei oder irgendein Gipsteil ist. Da habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, aber ich habe das im Blog mit vielen anderen Fotos eingestellt. Dort wird auch Bezug genommen auf die Geschichte von Idilia Dapp, die namentlich nicht genannt wurde, ein schottisches Mädchen, 17 Jahre alt, was früher, als diese Verklärung im Rheintal begann, da fuhren halt viele Leute aus England auch dorthin, unter anderem halt die Familie Dapp aus Schottland. Und das Mädel, was gern malte, hat sich irgendwann, ohne Bescheid zu sagen, von den Eltern weggeschlichen, ist hier auf einen Turm geklettert und als sie oben war, ist die marode Leiter in dem Turm zusammengebrochen. Jetzt war sie oben in diesem Turm und winkte. Ich meine, das war damals noch zu Zeiten, als das Ding hier eine Ruine war. Da ging halt nie einer hin. Sie winkte und die Leute auf dem Rhein winkten angeblich schön zurück, aber keiner erkannte, in welch prekärer Lage sie war. Und letztendlich starb sie dann dort oben an Entkräftung, Hunger und Durst. Und ihr Skelett wurde angeblich Jahre später bei Bauarbeiten, sprich beim Wiederaufbau dieser Burg, bei der Instandsetzung gefunden. Ob da was Wahres dran ist, es gibt Zeitungsausschnitte an der Wand, es gibt darüber ein Buch, es gibt darüber Filme, einer läuft derzeit, wo ich das jetzt aufnehme, laut Führerin auch in Lahnstein in irgendeinem Kino. Wir hatten da nicht die Zeit und die Muße hinzugehen, aber dieses Buch habe ich auch, denn die Geschichte habe ich seinerzeit in einem Virtual verwurstet, der sich just an dieser Burg Lahneck hier befindet. Für die Geocacher unter euch, es ist die GC-Nummer GC7B6HB, GC7 Bertha 6 Heinrich Bertha. Von dort geht es in die Kapelle, die sich ja in der Mitte der Gebäude befindet, beziehungsweise wenn man vor dem Bergfried steht, auf der linken Seite anschließt. Und es ist die Kapelle St. Ulrich. Dort drin befindet sich eine eiserne Truhe mit aufwendigem Trickschloss und 11 Riegeln. Auch dazu hatte die Führerin wieder eine nette Geschichte, denn es war offensichtlich üblich, auf den Boden einer solchen eisernen Truhe, in der Geld aufbewahrt wurde, einen Hund zu malen. Und wenn alles Geld ausgegeben war, alles Geld weg war, war man auf den Hund gekommen. An der Wand hängen Bilder und auch ein sogenanntes Hungertuch. Dieses Hungertuch wurde in der Fastenzeit genäht und das Hungertuch zu nähen wandelte sich im Laufe der Jahrzehnte zu am Hungertuch nagen. Also aus Nähen wurde Nagen. Weiterhin findet man dort einen Ablassbrief bzw. die Kopie eines Ablassbriefes von 1332, der den Leuten, die hier den Gottesdienst besuchen, 40 Tage Absolution erteilte, sowie eine Art Altar, auf der eine große Bibel liegt und ich weiß nicht, ob das eine Monstranz ist, das ist so ein Schrank, da ist halt eine Skulptur drin und drüber hängt ein Bild von Jesus und dann noch ein anderer Schrank mit ziemlich aufwendigen Schnitzarbeiten und daneben eine Tretorgel, auch davon habe ich Bilder eingestellt. Von dort geht es ins Treppenhaus und in diesem Treppenhaus ist eine weitere Tür in den Bereich der Wohnräume. Im ersten Raum, der keinen Holzboden hat, findet man Nischen aus dem Mittelalter, also wo man rausgucken kann. Man sieht, wie dick da die Wand eigentlich noch ist. Dann, ja, Schränke, Sideboards, würde man heute sagen. Unter anderem mit Rüstungen, Rüstungsteilen, Lanzen, Hellebarden, einem Morgenstern, einer Armbrust und einem Bild mit einer speziellen Maltechnik. Denn der Gemalte schaut dich immer an, egal wo du dich an diesem Bild vorbei bewegst. Und seine linke Fußspitze deutet immer auf dich. Wahnsinn. Als wir aus dem Raum hinaus waren, mussten wir uns Filzpuschen anziehen und dann ging es in die besseren Wohnbereiche. Die Filzpuschen dienen meines Erachtens zum kostenlosen Bonern der Holzdielen, aber genaues weiß man nicht. Im ersten Raum fanden sich Sammelgegenstände, die Wände waren nicht tapeziert und auch nicht mit irgendwelchen Stoffen behangen, sondern mit Walzen gemalt. In diesem Raum, der einen Holzboden hat, wie ich bereits sagte, fand man bei Bauarbeiten einen 6 Meter tiefen Schacht, der mutmaßlich ein Fluchtweg nach Lahnstein gewesen sein könnte, aber zugeschüttet wurde. Das heißt, ob es wirklich ein Fluchtweg war und wo der endet, weiß man nicht. Auch hängt dort ein Bild von der Königin Victoria, die seinerzeit mal auf Stolzenfels gegenüber gewesen ist, aber nie auf Lahneck. Wie das Bild nach Lahneck kam, weiß man nicht. In einem weiteren Raum findet sich eine Sitzgruppe aus der Zeit Ludwig des 15. Intarsienschränke im Florentiner Stil aus der Barockzeit, ein Nähkästchen aus 1683, Barttassen, damit man keine Nudeln in den Bart bekommt und andere Dinge. Das Interessante, dort ist ein Puppenhaus aus Ende des 19. Jahrhunderts. Das soll den Töchtern des Admirals gehört haben. Es sieht nicht sehr stark bespielt aus, es ist also relativ gut erhalten. Ich habe die drei Stockwerke des Puppenhauses auch ins Block getan, da kann man sich die Sachen angucken. Bespielt sieht anders aus, wahrscheinlich durften die das nur Weihnachten oder so mal benutzen. Hinter einem Vorhang befindet sich eine verborgene Tür. Mir ist es aufgefallen, weil ich dachte, warum hängt an dieser Stelle ein Vorhang? Im gleichen Stil wie die, ich nenn's mal Stofftapete. Und da steht jetzt ein Schrank davor, aber dieser Schrank steht auf Füßen. Und wenn man unten drunter durchguckt, sieht man, dass an der Stelle die Fußleiste fehlt. Deswegen habe ich mal ein wenig hinter den Vorhang gespingst und tatsächlich ist da eine Tür. Die Führerin konnte mir allerdings auf Nachfrage nicht sagen, was sich darin befindet. Und ja, ich wollte jetzt nicht die Dekoration umstellen, um da wirklich mal hinterspingsen zu können. Ist ja nicht mein Schloss. Das war's dann auch schon zu der Führung. Die Wohnräume der Eigentümer im ersten Stock sind Privatbereich und nicht zu besichtigen. Insgesamt kann man sagen, diese Burg hat einen recht morbiden Charme. Die Decke hat Stockflecken, es sind sehr starke Risse in der Kapelle. Ich habe dort Aufklebemarken gefunden. Ich denke mal, das sind Vermessungsmarkierungen, um zu sehen, wie stark sich das Gebäude setzt. Mein Eindruck ist, dass die Burg zu verfallen scheint und klar, durch die wenigen Eintrittsgelder, die man bekommt, kann man das Ding nicht instand halten. Man hat da eine Einfachverglasung, der Teppich der Treppe fehlt. Ich kann mir vorstellen, je nach Heizungssituation ist das da im Winter auch nicht sehr prickelnd. Sie ist nicht dauerhaft bewohnt, so wie es aussieht. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, irgendwann ist das Ding im Acker, aber das kann noch gut ein paar Jahrhunderte dauern, bis es wieder eine Ruine ist. Deswegen würde ich es mir bei Interesse jetzt anschauen. Ansonsten, wer weiß, wie lange das noch geht. Wieder draußen bin ich nochmal um das Gebäude rumgegangen, beziehungsweise so weit wie ich kam, an der Kanone vorbei und kam zu einem Seitengebäude, denn ich hatte im Vorfeld gesehen, dass da ein Bauzaun steht und ich dachte, warum ist die Regenrinne so komisch? Ja, und als ich dann davor stand, war es mir klar, das komplette Dach ist eingebrochen in diesen Stallungen oder Gesindehäusern und wenn das Dach nach innen ragt, ragen halt die Dachbalken nach oben und da war die Dachrinne noch dran. Ja, soweit mein Eindruck zu dieser Führung und als wir dann da fertig waren, ging es weiter zu einer kleinen Cache-Tour auf den Rheinhöhenweg. Das heißt von der Burg am Schwimmbad vorbei zu einer Kapelle, die übrigens Teil des Jakobswegs ist und auch gleichzeitig eine Stempelstelle. Ich habe mir da mal einen Stempel geholt und ich bin jetzt wahrscheinlich Pilger. Ja, denn ich bin ein Stück des Jakobswegs gegangen. Wer kann es glauben? Ich muss doch gar nicht so schwer atmen. Wissenswertes über die Josefskapelle. Bereits in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurde die Josefskapelle in der heutigen Nordallee im Stadtgebiet erbaut. Im Jahre 1889 musste sie der sich ausbreitenden Stadt weichen, wurde aber im gleichen Jahr hier auf dem Berg an anderer Stelle wieder aufgebaut. Wegen der Errichtung einer Großscheune war die Kapelle wieder im Weg, bekam dann aber ihren jetzigen endgültigen Platz. Mit der Zeit breiteten sich auf dem Bergplateau die Landwirtschaft und der Obstanbau mehr und mehr aus. Hier sei von einer Gegebenheit aus jenen Tagen berichtet. Während die Bauern auf ihren Feldern arbeiteten, kam es zu einem plötzlichen Wetterumschwung. Es zog ein mächtiges Gewitter auf und eine auf dem Feld tätige Familie flüchtete schutzsuchend in die nahegelegene Scheune. Das Unwetter entwickelte sich immer stärker und die Bauernfamilie bekam es mit der Angst zu tun. Die anwesende Großmutter ergriff die Initiative und sprach zur Familie. Hier sollten wir nicht länger bleiben, lasst uns in die Kapelle gehen. Gesagt, getan. Als alle in der Josefskapelle waren, schlug der Blitz in die Scheune und die brannte vollständig aus. Die neugotische Kapelle, erbaut in Backsteinmauerwerk, war seither den Lahnsteiner Bauern auch Zufluchtsort bei Unwettern. Also, warte, dann brauche ich noch einen. Dann brauche ich noch einen. Ich muss jetzt gucken, ich habe nämlich hier ein Büchlein mit, hoffe ich. Wo? Ah. Wir sind hier auf dem Pilgerpfad. Das ist ja der Hammer. Nichtsdestotrotz sind wir dann diesen reinen Höhenweg weitergegangen, doch es sah nach Regen aus. Und als wir den ersten Cache gefunden hatten, ja, was heißt gefunden? Wir kamen an die Stelle, wo sich der Cache befinden sollte. Ich hatte ja ein richtiges Navi dabei und sah, hier muss es sein. Dann suchten wir die Dose und es gab da auch einen Trampelpfad zu einem Baum, nur war da keine Dose. Irgendwann resignierten wir, ich machte das Listing auf, wie das eben bei Tradis so ist, ne? Du machst das Listing auf und denkst, warum ist es ein Tradi? Und wenn das jetzt nicht so ein Tradi mit Field Puzzle ist, dann müsste er ja eigentlich da sein, wo die Koordinaten hinzeigen. Und dann lese ich im Listing GC9672Z Lahnsteiner Höhe 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Runde auf der Höhe in Lahnstein. Euch erwartet auf ca. 3 Kilometer 10 traditionelle Dosen und eine Bonusdose. Da die Runde mehrfach gemuggelt wurde, gibt es vor Ort keine Logbücher mehr. Daher bitte ich euch, einen Fotolog zu machen, ob von der Umgebung, Dakota und so weiter. Seid kreativ. Ist ein Versuch, dem, in Anführungszeichen, Randalierer großgeschrieben, Herr zu werden. Bonuszahl gibt es im Hinweis. Viel Spaß, der Owner. Was soll ich dazu sagen? Also, kleine Schrift, nicht fett, normal, der Anfang. Da die Runde mehrfach gemuggelt wurde, Schriftgröße größer, fett, gelb unterlegt. Daher bitte ich euch, ein Fotolog zu machen, noch größer, noch fetter, noch unterlegter. Irgendwie habe ich das Gefühl, da hat jemand das Spiel nicht verstanden. Und eigentlich haben wir jetzt bestimmt eine Dose überlaufen, 138 Meter zurück. Ja, könntest ja auch mal gucken. Nein. Also ich weiß es nicht. Möglicherweise 14 Meter da rein. Und dann sagt er da. Ja, nimm doch mal den Trampelpfad. Da zu dem Baum. Schaffst du. Was denn jetzt? Ah, du hast wenigstens Handschuhe. Ja, das ist doch mal was. Ja, und jetzt fühle ich mich so, ich weiß nicht. Also ich habe Fleisch, wenn es nicht ganz durch ist, also so Medium oder von mir ist auch noch rosa, ist ja noch in Ordnung. Nicht allerdings, wenn es, wonach wir suchen. Und du stellst Fragen. Mikro. Wir suchen ein Mikro. Vielleicht ist es ja auch gar nicht hier. Und hier gehen die immer nur pissen oder so. Ah, es gibt kein Logbuch mehr. Ja, dann. Ja, soll man machen. Ja. Ich mache da mal einen Geocache-Status. Reparatur dafür, genau. Dafür ist es mal dann zurückgelaufen. Boah, ich krieg die Krätze. Wenn das jetzt alles so eine Scheiße ist, mit mach mal ein Fotolog. Das hätte ich mir natürlich zu Hause durchlesen können. Dann kriege ich hier die Krätze. Aber gut, kann man machen. Da habe ich ja Glück, dass an der Burg von mir der Virtual liegt. Da kann man dann nicht aus Wut und Rache das Logbuch zerstören oder so. Die können von mir aus die Mauer abreißen und die Logbank. Aber das ist es dann auch. Ist ja wohl nicht zu glauben. Nö, es gibt vor Ort keine Logbücher mehr. Ja, dann können wir hier auch hergehen, wo wir wollen. So ein Scheiß. Nee, ich gehe davon aus, wenn eine Geocache-Runde mehrfach gemuggelt wurde, dann ist die komplett verbrannt. Da muss sie doch nicht mehr liegen. Da kann man das auch wegmachen. Ich weiß nicht, was das soll. Ergo fühlte ich mich genötigt zu schreiben, nicht gefunden. DNF, halloa. Ein Tradi, hingehen, loggen, fertig. Pustekuchen, rumgesucht, nichts gefunden, Listing gelesen. Ach so, da gibt's nichts zu finden. Bei diesem Cache ist das regelkonforme Loggen nicht mehr möglich. Wenn die Lokation verbrannt ist und oder der Cache hier gegebenenfalls nicht mehr wünscht ist, ist es eben so. Es grüßt TJ und hab direkt ein NA hinterhergeschickt. Das NA wurde dann gelöscht. Den kann man jetzt nicht mehr lesen, aber ich bekam ja eine E-Mail von Geocaching. Dein Log für den Cache Lahnsteiner Höhe 1 wurde vom Owner gelöscht. Besuche diesen Log-Eintrag. Ja, was soll das? Das kann er jetzt machen. Das Log kann er selbstverständlich löschen. Was er aber als Cacher seit 1915 wohl nicht weiß, ist, auch wenn er es löscht, die Reviewer bekommen diesen Hinweis trotzdem. Und was sich daraus entwickelt, das schaue ich mir jetzt die Tage mal an, weil irgendwann, ich habe es mir auf die Watchlist gelegt, wird da ja was kommen. Interessanterweise, beim nächsten Cache in dieser Runde, nämlich Lahnsteiner Höhe 2, war dasselbe Spiel, da habe ich es mir dann auch nochmal gegönnt. Und ich hoffe jetzt, dass der Reviewer sich die komplette Runde anguckt, weil das geht in meinen Augen gar nicht. Sollte sich da nichts tun, gebe ich das natürlich gerne an die schweigende Mehrheit 2,5 weiter. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben an diesem Punkt dann das Cachen abgebrochen, weil ich keinen Sinn mehr darin sah, Dosen zu suchen, die es ja eigentlich gar nicht gibt. Und wollte deswegen mit der Holden eigentlich nur noch diese Runde gehen, weil wir brauchten ja noch Schritte und bis zum Abend war ja auch noch etwas Zeit, deswegen Landschaft genießen und so, das hätte ja schön sein können, doch leider sah es so aus, als würde es jeden Moment regnen, obwohl es nicht regnen sollte. Als wir dann so den ersten Tropfen abbekamen, haben wir dann beschlossen, wir gehen zurück, wenn es schon stärker regnet, wenn wir an der Kapelle sind, gehen wir halt in die Kapelle rein. Sollte es dann noch nicht so weit sein, gehen wir bis zur Burg. Auch hatte ich so ein bisschen das Gefühl, das kann jetzt Einbildung gewesen sein, dass der Hackbraten so ein bisschen durchschlägt. Es war Einbildung, kann ich euch ja sagen, da war nix. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sich da so ein Bedürfnis anbahnt. Deswegen dachte ich, ach, die Toilettenanlage, die war sehr sauber in dieser Restauration in der Burg, also gehst du da nochmal hin. Wir kamen da an, es regnete noch nicht. Und als ich wieder rauskam, ja, dann schiffte es ein wenig, aber so richtig. Dann haben wir uns an diese Stelle gesetzt, an der normalerweise das Logfoto gemacht werden soll für den Virtual und harrten da, dass der Regenschauer vorbeizog. Das tat er dann auch so nach 10, 15 Minuten. Und dann machten wir uns auf den Weg zurück ins Tal. In einer Mauer befindet sich ein Durchgang und auch dort kommt man wieder auf einen schmalen Pfad, der sich in Serpentinen den Berg hinunterwindet. Es ist eine landschaftlich sehr hübsche Strecke. Irgendwann geht dieser Pfad in Betontreppenstufen, diesmal mit Geländer über und auf einen Teerweg unter Goldregen durch. Also es sieht schon sehr schön aus. Man kann auch in dieses Rheintal reingucken von dieser Höhe aus. Und dann kommt man runter nach Lahnstein, kann durch den Ort gehen und trifft irgendwann dann auf die Stadtmauer, die dann auch diverse Türme hat und einen Wehrgang, einen überdachten. Das ist sehr idyllisch dort. Von dort gingen wir Richtung Rhein, weil wir wollten ja an dieses Hafenköppchen oder ja, das ist halt eine vorgelagerte Landzunge, die parallel zum Rhein, zwischen Rhein und Hafen als so eine Art Deich liegt. Das ist so ein geschütztes Teil. Man kann also in die Lahnmündung reinfahren und in der Lahnmündung direkt rechts in den Hafen. Und diese Landzunge, die trennt es einfach nur ab. Man hat also jetzt nicht die Wellen vom Rhein und es drückt halt nicht so rein. Ich kann mir vorstellen, dass das bei Hochwasser überspült wird, aber da waren wir jetzt weit von weg. Aber um dahin zu gelangen, musste man durch einen Tunnel. Und wenn man durch diesen Tunnel durch ist und dann hinten hinauskommt, dann sieht man dort dieses Hafenbecken. Und genau auf der anderen Seite, wenn man über diesen Deich, nenne ich ihn mal, über diesen Anleger hinausschaut, dann sieht man die Burg Stolzenfels auf der gegenüberliegenden Seite am Berghang. Das sieht schon sehr schön aus. Wir sind dann von dort auf dieses Hafenköppchen, wie man es nennt, gegangen. Und der Weg dort ist auch recht idyllisch. Der war mal schmal, ja, was heißt schmal? So, ich denke mal so auf einer Meter Breite vielleicht oder 80 Zentimeter geteert. In der Breite, aber da stehen sehr viele Bäume und die Wurzeln der Bäume haben teilweise Durchmesser um 20 Zentimeter und auch um diese Höhe 10 bis 20 Zentimeter haben sie dann diese Teerbahn angehoben, die dann auch sehr stark unterbrochen, rissig ist. Also man hat Stolperstellen dort, aber man kann im Schatten gehen unter diesen Bäumen und das ist schon sehr schön. Zwischen den Bäumchen durch kann man dann auf den Hafen gucken, man hat da eine Hafenidylle. Und an einer Stelle sah man direkt auf die evangelische Kirche von Lahnstein, die links auf dem anderen Hügel, auf der anderen Lahnseite von der Allerheiligen Bergkapelle flankiert war und auf der rechten Seite von der Burg Lahneck. Das sah schon gut aus. Ohne die Bäume hat man auch einen direkteren Blick auf den Rhein, die andere Rheinseite, dort die Häuser, die Bahntrasse und wieder auf die Burg Stolzenfels. Und ja, wenn man sich die genau anguckt, also man findet sehr viele Elemente der Burg Stolzenfels auch auf dieser Burg Lahneck wieder. Jetzt nach dieser Führung ist das schon sehr klar ersichtlich. Wir sind dieses Hafenköppchen durchgegangen bis zum Ende und standen dann an der Lahnmündung, also dort, wo die Lahn in den Rhein fließt. und hat dort auch einen sehr schönen Ausblick wieder über den Hafen und eine Eisenbahnbrücke, die dort ist, und auf die Burg Laneck. An der Spitze ist die Wiese schon ein wenig überspült gewesen und immer wenn über den Rhein ein großes Schiff fuhr, dann gab es ein wenig Wellenschlag und das schwappte dann so ein bisschen auf die Wiese drauf. Das war schon schön. Auch findet man dort die Fahrwassermarkierungen für die Fahrrinne in die Lahn. Und wenn man dann rheinabwärts schaut, hätte man sehen können, wie das U-Boot kommt, wenn es denn noch nicht so früh gewesen wäre, weil wir waren da circa 16 Uhr und das U-Boot sollte ja erst gegen 18 Uhr dort auflaufen. Es waren auch keine Leute da, aber der Himmel zog sich immer weiter zu. Es fing dann schon fast an zu tröpfeln. Da habe ich mich mit der Holden dann relativ fix wieder auf diesen Weg begeben. Wir hatten unten zwar gesehen, dass da irgendwelche Unterstände sind, aber als wir rumgegangen sind, stellten wir fest, da sind Gitter, also Zäune vor. Wir konnten da nicht hin. Vielleicht irgendwelche Gebäude von einem Ruderclub oder so. Das half uns nur nicht weiter. Also dachten wir, je dichter die Belaubung, desto besser. Und als wir gerade auf diesem geteerten Weg waren, in der Nähe eines dicken Baumes, fing es richtig an zu schütten. Glücklicherweise war auf der Rheinseite, woher auch der Wind kam, ziemlich dickes Buschwerk und die Bäume, die stießen, weil sie halt ziemlich eng standen, gegenüber, oben mit den Kronen zusammen. Ich hatte nur ein T-Shirt an, also überm Oberkörper, klar, eine Hose auch, aber habe mich dann direkt an den Baumstamm gestellt und tatsächlich habe ich nur wenige Tropfen abbekommen und das war ein richtiger Wolkenbruch. Die Holde war nur ein paar Meter weiter, sie hatte eine Regenjacke an und den Rucksack und die Träger von dem Rucksack, die waren in wenigen Sekunden richtig durchnässt. Dann kamen sie dann auch mit unter den Baum, aber ich bekam fast nichts ab. Wie gesagt, nur wenige Tropfen, die Arme blieben trocken, das T-Shirt blieb trocken. Dann warteten wir da so ungefähr eine Viertelstunde, vielleicht ja, 20 Minuten. Dann war der Schauer vorbei und dann konnten wir ganz bequem zurückgehen Richtung Parkplatz. Das waren dann ungefähr 1,3 Kilometer. Am Parkplatz angekommen hatten wir dann, oder an der ersten Parkmöglichkeit, da wo ich zuerst parken wollte, da hatte man dann richtig was aufgebaut, ne, so dass das U-Boot kommt und Grill und Außengastronomie, den halben Parkplatz gesperrt und dann waren da Leute und die saßen da schon rum und warteten und tranken. Polizei war da, Feuerwehr war da, also eine richtige Welle. Und ich dachte so bei mir, Leute, das ist hier Rheinkilometer 584, das sollte anlegen bei 585. Das heißt ein Kilometer weiter, das kommt doch gar nicht bis dahin. Was wissen die, was ich nicht weiß? Naja, war mir egal. Wir sind dann weitergegangen über so eine pollerversperrte Straße bis zu dem Parkplatz an Schloss Martinsburg, wo wir ja geparkt hatten, wo der Kinderspielplatz war. Und das Auto war halt durch den Regen und den starken Wind, den es da zeitweilig gegeben hat, durch die Schauer mit Laub und ja, irgendwelchen Pollen ziemlich dick zugesetzt. Aber wir haben gedacht, naja, ruhen wir halt jetzt noch ein Stündchen aus. Haben wir uns ins Auto gesetzt, haben uns das Treiben auf dem Kinderspielplatz angeguckt. Und ja, so eine Stunde vorher, also ich sage jetzt mal 5:10, sind wir dann los und dachten, na, jetzt gehen wir zum Rheinkilometer 585 und harren dem U-Boot. Es soll ja kommen. Ja, da harrten wir dann. Die Abendsonne schien auf den Rhein, blendete uns quasi, es glitzerte alles schön. Ich war froh, dass ich mich zu Hause mit Lichtschutzfaktor 50 eingeschmiert hatte, weil dort am Wasser, da kamen uns schon so lilafarbene Gestalten entgegen. Das Schlimme, man konnte von dem Weg, der am Hafen vorbeigeht, mit sehr steilen Treppen, die zum Teil auch keine Geländer hatten, so Betontreppen, oben auf diesen Deich, nenne ich ihn einfach mal, raufgehen und auf der anderen Seite mit eben solchen Treppen wieder runter auf einen Weg, der in der Nähe des Rheins verläuft und ja, nur ein kleines bisschen oberhalb des Rheinniveaus. Durch den Regen war es da ziemlich matschig, schlammig und dort unten gingen die meisten Leute, die zum U-Boot wollten. Plötzlich setzte da eine enorme Menschenwanderung ein, die alle zu diesem Ende dieses Hafenköppchens wollten, also dort, wo Lahn und Rhein ineinander fließen, um zu gucken, ob da jetzt irgendwann das U-Boot kommt. Und ja, die Holde hatte sich hier auf die Treppe gesetzt. Ab und zu kamen dann da auch so ein paar Leute rauf und runter, weil breit ist die nicht. Vielleicht so, ja, 60, 70 Zentimeter. Da liefen jetzt in der Abendsonne, weil die Sonne ja drauf stand und die Steine halt warm waren, es waren so um die 19 Grad gewesen nachmittags. Bei direkter Sonneneinstrahlung mit Sicherheit mehr liefen da Eidechsen drauf rum, also es war eigentlich recht idyllisch, bis auf die Menschen. Und dann kam so eine Familie, wie man die eigentlich nicht mag. Ein sehr geltungsbedürftiger Vater mit einer Tochter, einem Sohn und der Oma war noch da, der Mutti war noch da. Alle waren eigentlich unten, aber der Papa und der Tochter, die mussten dann die Treppe raufkommen, was eigentlich nicht schlimm war. Aber alle zwei Minuten, ich will mal fast sagen, jede Minute gaben die irgendwie Status an Mutti und Oma wieder runter. Das heißt, die brüllten die ganze Zeit hinter mir rum. Und dann wollte der Papa, weil das Mädchen am Knötern war, dass sie sich auf einen Ast auf den Baum setzt. Da kam sie nicht rauf, dann wollte er sie hochheben, dann konnte sie nicht packen. Dann sagte er aber, ich bin doch hier, aber das hat ihr nicht gereicht und die ganze Zeit hat ihr Plärre. Also ich war ja schon wieder kurz davor, ne? Warum sind Menschen? Ich hab gedacht, komm, du willst das U-Boot sehen, du willst heute nicht noch Krach haben, scheiß auf deinen Tinnitus, aber wenn der jetzt näher kommt und weiter plärrt, dann fällt der vielleicht auch mal die Treppe runter. Ich hatte so einen Hals, glaubt kein Mensch, aber ich habe mich zurückgehalten, ich habe nichts gemacht, weil wir haben ja Urlaub und irgendwann haben sie sich dann verpisst, weil irgendeiner sagte U-Boot, man konnte aber nicht sehen. Ja, und dann sind sie weitergegangen, endlich. Wir warteten dann noch einen Moment und unten auf der Treppe saß so ein älterer Herr, der hat sich extra dorthin gesetzt, weil er wollte das U-Boot mit der Burg Stolzenfels im Hintergrund fotografieren. Dummerweise kam das U-Boot nicht, denn, wie ich mir das schon gedacht hatte, der untere Weg ist zwischen Reihenkilometer 585 und 586 ein wenig breiter und dort habe ich auch auf dem Hinweg so ein paar Festmachpoller gesehen. Und dann dachte ich so bei mir, na möglicherweise landen die ja da schon an, weil das ist von der Stelle strategisch besser. Und so war es auch. Irgendwann haben sich dann unten die Leute auf dem Weg alle irgendwie so ein bisschen weiter an den Rhein gestellt und geguckt und ja, da hinten, da ist es, da ist es. Und dann zog dann unten alles, was sich da positioniert hatte, Richtung Ende dieses Hafenkopfes und wir dann hinterher. Und als wir dann da ankamen, hatten die den Schubverband, also das U-Boot lag ja auf so Schwimmpontons, auf Schwimmkörpern und dahinter war halt so ein Schlepper ist es ja nicht, ne? Das ist einfach so ein kurzes Boot, was man dann vor die eigentliche Nutzlast oder hinter die Nutzlast packt und dann drückt es die, schiebt es die dann gegen den Strom den Rhein rauf, ne? So. Und die waren also schon mit dem Festmachen beschäftigt. Die haben dann mit Gabelstaplern auf den Pontons so Festmachpoller eingesetzt. Stahlpoller reingehoben in dafür vorgesehene Löcher, um die ganze Sache dann irgendwie an den Pollern hier an Land zu fixieren. Da stand eine recht große Anzahl Menschen, alle haben irgendwie fotografiert. Das ganze Gras, was relativ hoch war am Rheinufer, das war dann schon runtergetreten. Aber es war immer so ein bisschen Wandel. Also es war jetzt nicht so, dass die Leute direkt nur alle da standen und sich nicht mehr wegbewegt hatten, sondern die machten da ihre Fotos und dann gingen sie wieder irgendwie zum Weg. Und deswegen war es eigentlich kein Problem, da hinzukommen. Und wegen Zecken in dem hohen Gras habe ich mir auch keinen Kopf gemacht, weil ich mir gedacht habe, na, das wird da ja regelmäßig überspült, wenn ein bisschen Hochwasser ist. Also da tut sich nichts. Und so bin ich dann auch zu einigen ganz guten Fotos von dem U-Boot gekommen. Wir standen dann ungefähr, ja, lass es mal vom U-Boot selber 10 Meter weg gewesen sein. Aber dazwischen war halt noch ein Wasserstreifen und auf diese Pontons kam man nicht drauf. Die haben dann zwar so eine Gangway festgemacht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass, als wir später weg waren, man dann noch Leute draufgelassen hat, weil das war eben von der, ja, vom Arbeitsschutz her eigentlich nicht machbar, weil es da keine Reling gab und so. Und wenn da irgendeiner verunfallt oder in Rhein fällt oder so, das wird eine richtig teure Angelegenheit. Ich denke, da war nichts, da konnte man also einfach nur so vom Land aus hingucken. Ja, dann hatten wir unsere Fotos gemacht und dann war es dann auch langweilig. Und wir sind wieder zurück Richtung Parkplatz, weil wir dachten, naja, wenn wir uns jetzt beeilen, dann kommen wir da vielleicht noch weg, bevor der ganze Rückmarsch der Leute und der Autos einsetzt und man dann da in einem Megastau durch Lahnstein steht, weil die Straßen sind da doch recht eng, zum Teil auch Einbahnstraßen und man muss, um zu diesen Parkplätzen zu kommen, durch Tunnel unter der Bahntrasse lang und die sind auch nicht sehr hoch. Ja, auf dem ersten Parkplatz, auf den ich eigentlich zuerst wollte, mega Verkehrschaos. Auf dem Parkplatz, wo ich stand, das war ziemlich dicht in der Nähe von der Ausfahrt, direkt an der Martinsburg, kam ich also quasi durch einen kleinen Schlenker eigentlich raus. Und als ich auf diesen Tunnel zufuhr, stellte ich fest, oh, da ist von der Straße, die von rechts kam, wohl jemand mit seinem SUV in Richtung Tunnel gefahren. Es war ein, ich denke mal, so Größe Tiguan, ne? Also noch nicht mal so ein richtig dickes SUV-Schiff. Er ist da wohl mit seinem Tiguan hingefahren. Dumm war nur, er hatte ein Fahrrad dabei und dieses Fahrrad hatte er auf dem Dach und nicht auf einem Heckträger. Und das war in dieser Situation dumm, denn das Fahrrad passte mit der Handyhalterung nicht durch den Tunnel durch. Jetzt stand er da und konnte nicht weiter. Irgend so eine Dame aus dem Kennzeichen nach hier aus dem direkten Umfeld wollte natürlich hinter ihm her und was für jeden offensichtlich war, nämlich dass der nicht durch den Tunnel passt, hat sie nicht gecheckt, obwohl sie dann dahinter stand. Die Dame in dem SUV machte den Rückwärtsgang rein, die Dame dahinter in ihrem Kombi checkte das nicht, wunderte sich, warum es nicht weitergeht, in meine Richtung abbiegen konnte sie nicht, da stand ja ich. Dann ist irgendwann der Beifahrer ausgestiegen, hat der Dame dann mal erklärt, sie möge doch bitte zurückfahren, was aber in dem Moment nicht ging, weil dann stand schon wieder einer hinter ihr. Der war allerdings so eine Minute noch nicht da gewesen, die hätte also nur schalten müssen, aber nein, hat sie nicht. Der hinter ihr hat's aber sofort gecheckt, dass da irgendwas nicht passt, ist dann zurückgefahren, sie hat's dann irgendwann auch bemerkt, das SUV bewegte sich aus dieser Tunnelmündung raus und ich futsch dran vorbei und weg. Und dann stand ich im nächsten Stau, weil tausende Fußgänger bewegten sich aus dem Rheinufer-Rheinpromenadenbereich in Richtung Lahnstein. Über die Straßen, mitten auf der Straße, in den engen Gassen. Es gab rechts vor links und da kam halt nicht mal ein Auto, sondern da kam dann eine Autoschlange. Also es war nicht sehr prickelnd, da aus dem Ort wieder rauszukommen. Habe ich aber irgendwann geschafft und dann konnte ich endlich nach Hause fahren. Was ein Tag. Aber schön war er. Das war Muttertag im Mai 2023 in Lahnstein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Neues von der PV-Anlage. Der Anlagenbauer baute die alten Zähler aus, schaltete die Anlage an und ganz unspektakulär ernteten wir nach circa 11 Monaten endlich Strom. Gut 2 Stündchen später kam der Energieversorger, schaute sich die ganze Sache an und meinte, da müsse aber noch etwas nachgebessert werden, was der Anlagenbauer eigentlich hätte wissen müssen. Es geht, wenn ich es richtig verstanden habe, unter anderem um eine Dauerplusleitung für ein Gerät, welches die Daten des Zählers verschlüsselt per Funk übermittelt, damit der Energieversorger den Zähler per Funk von draußen ablesen kann. Bei neuen Anschlüssen muss die Voraussetzung für diese Technik geschaffen sein. Alte Anschlüsse, deren Verbrauch über einem Jahresverbrauch von 6000 Kilowattstunden liegt, müssen später umgerüstet werden. Wann die Funkmodule konkret verbaut werden müssen, wisse man aber noch nicht. Welche Hausaufgaben der Anlagenbauer noch machen muss, verhackstückt der Energieversorger selbst mit dem. Fakt ist aber, dass beide mindestens noch einmal kommen müssen. Günstig wäre es, wenn es an dem Tag passiert, wenn der Speicher geliefert wird, doch bei meinem Glück werden es wohl 2 Termine. Der Anlagenbauer muss nämlich seine Hausaufgaben machen und der Energieversorger muss die ganze Sache später dann nochmal verblompen. Verblomben, verplompen, naja, dieses kleine Drähtchen mit dem Bleidruckteil drauf machen. Ihr kennt das. Falls nicht, guckt euch mal eure Anlage an, zum Beispiel der Zähler, da ist so eine Plompe wohl drauf. Wie auch immer, stay tuned. Und mit dieser Bombenaussicht endet diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 142 vom 18.05.2023. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.